verlieh Gott außer der Unschuld und der heiligmachenden Gnade unseren Stammeltern noch andere Gaben. Außer der Unschuld und der heiligmachenden Gnade verlieh Gott unseren Stammeltern noch andere Gaben, welche sie zugleich mit der heiligmachenden Gnade auf ihre Nachkommen vererben sollten. Diese sind dann nämlich die Unversehrtheit, das heißt die vollständige Unterwerfung der Sinne unter die Vernunft, die Unsterblichkeit, die Freiheit von jedem Schmerz und Elend und das ihrem Zustand angemessene Wissen. Ja, die vier außernatürlichen Gaben, die der liebe Gott zur heiligmachenden Gnade, zum Stand der ursprünglichen Unschuld, dem Urstand, wie man ihn früher genannt hat im Deutschen, hinzugefügt hat. Ja, Adam und Eva waren, bis sie gesündigt haben, die Sinne völlig der Herrschaft der Vernunft untergeordnet, unterworfen. Keine Leidenschaften gegeben, die sich aufgebäumt hatten, haben, die revoltiert haben, Revolution gemacht haben gegen die Herrschaft der Vernunft in der Seele im Menschen. Das ist seit der Sünde so, dass alles kunterbunt durcheinander geht und oft die Leidenschaften, Furcht, Fleischeslust, alle anderen Zorn und so weiter, verschiedene Leidenschaften, die man aufzählen kann, dass da drunter und drüber geht. Außerdem waren Adam und Eva durch diese außernatürliche Gabe, nicht von Natur aus, unsterblich, Leib und Seele, sind zusammengefügt die Menschen, also können sie auch an sich wieder auseinander gehen, auseinander genommen werden, wie das jetzt eben der Fall ist bei uns durch den Tod, weil der Tod eintritt. Aber der liebe Gott wollte die Menschen ausnehmen, aber dabei ist es eben nicht geblieben, weil das verloren gegangen ist durch die Sünde Adams und Evas für uns, durch die Sünde Adams. Die Erbsünde kommt auf uns durch die Abstammung von Adam. Deswegen ist die Mutter Gottes über der menschlichen Zeugung, durch die sie ins Leben gerufen wurde, von der Erbsünde unversehrt geblieben, verschont geblieben. Und bei Christus stellt sich das Problem nicht, weil er nicht von einem menschlichen Vater abstammt. Dann die Freiheit von jedem Schmerz und Elend. Ja, kann man uns kaum vorstellen. Es wird keine Unfälle, keine Verletzungen gegeben. Ja, nicht auf die Nase gefallen, als kleines Kind nicht. Es gibt viele Dinge, die man sich schwer vorstellen kann, wie es gewesen wäre. Im Vergleich zu heute, wenn die Ursünde, die Erbsünde nicht dazwischen gekommen wäre. Jedenfalls gäbe den Tod nicht und auch nicht die anderen Übel dieses Lebens. Keine Naturkatastrophen und so weiter. Schon gesagt einmal, glaube ich. Freiheit von Schmerz und Elend. Unfälle, alles. Davon hat der liebe Gott Adam und Eva bis zu ihrer Sünde bewahrt. Und auch das ihrem Zustand angemessene Wissen. Gegossenes Wissen und die Leichtigkeit, Dinge aufzunehmen, zu verstehen. Ja. Adam und Eva nicht in die Schule gehen müssen. Das hat der liebe Gott direkt eingegeben und haben es auch verstanden. Die Dinge, die Gott sie gelehrt hat.